gestern am späten Abend vor der Bayerischen Staatskanzlei. Über 650 brave Bauern, so ein Polizeisprecher wörtlich, marschieren zu Blasmusik auf, mit brennenden Fackeln, gekleidet in schwarzen Gewändern, die Gesichter rußgeschwärzt, um nicht erkannt zu werden. Viele tragen sogar falsche Bärte. Man will ja da jemanden anprangern, der wo ja höher gestellt ist, der wo an mehrer schaden könnte als nutzen. Man kann da mehr vielleicht Betriebskontrollen kriegen, wenn man so das Maul zu weit aufmacht, auf gut Bayerisch gesagt. Und das will man ja damit ein bisschen umgehen. Die Bauern haben Kuhglocken, Trommeln, Tröten und Ratschen dabei. Sie machen ohrenbetäubenden Lärm, so will es der alte Brauch beim Haberfeldreiten. Ihre Wut richtet sich gegen Ministerpräsident Horst Seehofer und seine CSU. Weil der Herr Seehofer uns seit dem Milchstreik sehr stark in Irre geführt hat. Also er hat uns sehr viel Hoffnung gemacht und hat diese ganzen Hoffnungen zerschlagen. Den nenne ich nur noch Kasperle Drehhofer, ne? Weil er ein Kasperltheater abzieht und sich in alle Richtungen dreht, bloß nichts tut. Milchkuhprämie 25 Euro sind 0,5 Cent pro Liter, kann man nicht von leben und von sterben, also ist lächerlich. Agrodiesel ist ebenso lächerlich, ändert sich für die Milchbauern gar nichts. Wo Lug und Druck zum Himmel stinkt, und wo es der Brauch ist, dass man Worte bricht, da kommt das Haberfeldgericht, ganz einfach. Das Haberfeldtreiben ist eine alte Form des Bauernprotestes, eine Art Feldgericht. Ein düsteres Ritual, das seit Ende des 19. Jahrhunderts in Bayern eigentlich verboten ist. Justizministerin Beate Merk sprach in einer Pressemitteilung von nicht akzeptabler Selbstjustiz. Ja, das habe ich gelesen, aber das ist ein Schmarrn. Die haben uns laufen belogen und bedrohen, die Regierung. Ist eigentlich eine friedliche Demonstration, aber da kann man seine Meinung einmal richtig sagen. Anton Prechtl, ein stattlicher Mann mit Bauch und Vollbart, wird später den Politikern die Leviten lesen. Drum aufsteh, Bauern! Jetzt geht's rund! Keiner verbiet uns mehr am Mund! Wir haben nichts zu verlieren! Das ist gewiss, uns geht's doch alle sowieso schon mies! Was sich so lustig anarchisch anhört und ein Spektakel mit viel Musik ist, hat freilich einen ernsten Hintergrund. Die bayerischen Bauern kämpfen um ihre Existenz. Nicht nur der Milchpreis ist mit 25 Cent pro Liter zu niedrig, auch die Gentechnik auf ihren Äckern treibt die Landwirte um. Enttäuscht wenden sich viele von der CSU ab. Am Sonntag sind Wahlen und darum bin ich da, damit man das nur mal sagt, wir glauben ihm nicht, verstehen Sie mich. Ob die CSU nochmal reinkommt nach Europa, das weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass sie eine Dämpfer bekommen. Die Bauern sind unzufrieden und das werden sie an der Urne ausdrücken. Ja. Jetzt wird der Bauer umworben mit lauter Scheiß und wenn die Wahl vorbei ist, dann werden wir sehen, dass sich nichts ändert. Beide Binner, Haberfeld, Haberfeld, Haberfeld, Treiber, so wie es ist, so geht's nicht weiter. Weil keiner was dort nehmen, es wäre Hand, es geht um unseren Bauernstand. Die Landwirte haben, wie sie sagen, genug von den leeren Versprechungen der Politik. Vor der Staatskanzlei steigt der Haberfeldmeister Prechtl auf eine überdimensionale Milchkanne. Fackelträger stellen sich um ihn auf. In einem Frage- und Antwortspiel nach historischem Vorbild wirft er Seehofer Wortbruch vor. Als Landwirtschaftsminister hast du schon nichts taugt. Dann hast du um einen Ministerpräsidentenposten geschaut. Ist es wahr? Wahr ist! Da treibt es! Gut eine halbe Stunde dauert das Spektakel, dann ziehen die Haberer wieder ab. Mit der Drohung, im nächsten Jahr wiederzukommen, falls sich die von ihnen angeklagten Politiker nicht bessern. Solange einer lebt vor den Bauern, wird er sich rühren, bis das die dümmsten Politiker kapieren. Ist es wahr? Die Tür zur Staatskanzlei öffnet sich nicht. Der Ministerpräsident sieht es vor, auf einer Wahlkampfveranstaltung in Nürnberg zu sein.